Ihr seid bei Daxio Radio und ihr hört heute das Kraftwerk Spezial. Den Anfang macht der Titel Franz Schubert. Co-Gründer Ralf Hütter hat die sehr traurige Nachricht übermittelt, dass sein Freund und jahrzehntelanger Weggefährte Florian Schneider leider nach kurzer Krebserkrankung wenige Tage nach seinem 73. Geburtstag verstorben ist. Bei uns geht's jetzt weiter mit Elektrikcafé. Der Titel ist aus dem Jahre 1986. Yeah. 1986 hatte ich das Titelalbum bzw. die EP Electric Café den ganzen Tag, wochenlang hoch und runter gespielt, ja. Weiter geht es mit dem Song Nummern von Kraftwerk. Sanchi. Das Computerliebe von Kraftwerk. Ihr seid bei Darkseo Radio. The music from the dark side. Bei uns geht's jetzt weiter mit der Gruppe Kraftwerk und Spiegelsaal. Der Titel ist von 1977, da war ich gerade mal 9 Jahre alt. Ihr hört Daxio Radio. Thank you. Künstler lebt im Spiegel, mit dem Echo seines Selbst. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Zurecht im Spiegelglas. Uns geht's jetzt weiter mit It's More Fun to Compute von der Gruppe Kraftwerk. Ihr seid bei Darkseer Radio und ihr hört heute das Kraftwerk Spezial. It's more fun to compute. It's more fun to compute. It's more fun to compute. Bei uns geht's jetzt weiter mit Computerwelt. Das Album wurde zwischen 1978 und 1981 in den Klingklang-Studios in Düsseldorf aufgenommen. Bei uns geht's jetzt weiter mit der Telefonanruf von Kraftwerk. Er stammt aus den Jahren 1986 aus dem Album Electric Café. Im Anschluss geht es weiter mit Kraftwerk und Computerwelt 2. Ihr hört Daxio Radio. Es gibt wohl kaum eine Band aus Deutschland, die so oft als Inspirationsquelle angegeben wird wie Kraftwerk. Keine andere Gruppe wurde so oft gesampelt. Radioaktivität von Kraftwerk. Mein Name ist Paul Paradox und ihr hört Daxio Radio. Freundschaft geht wieder mit, also mach endlos vom Kraftwerk. Heute ist mein Tag für Radio, Kraftwerk Spezial und es ist 19 Uhr 50. The music from the dark side. mein Schuss gibt es weiter mit dem Sexobjekt von Kraftwerk. Und kommt aus dem Album Electric Café. Por qué? A lo mejor. wine. Maybe, perhaps, yes. Maybe, perhaps, yes. Ja, vielleicht. Nein. Ja, vielleicht. Nein. Ja, ja. Doch. Im Anschluss geht es weiter mit dem Titel Autobahn auf Daxio Radio. Der Titel ist 2247. Bis dahin, viel Spaß beim nächsten Titel. Thank you. das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. Das war der Titel Dantaku, Dentaku. Weiter geht es mit Music Nonstop. Der Titel ist von dem Album Electric Café von 1986. Danach geht es weiter mit Taschenrechner. Music non-stop.

Я твой слуга, я твой работник. Weiter geht's bei uns mit den Robotern auf Daxio Radio. Sind die Helden dort her? Wir sind die Helden dort her. Wir sind die Helden dort her. Anschluss geht es weiter mit der Gruppe Kraftwerk und Trans-Europa Express bei Daxio Radio. Im Jahr 1968 begann die musikalisch und künstlerische Zusammenarbeit von Florian Schneider und Ralf Hütter. 1970 gründeten sie ihr elektronisches Kling-Klang-Studio in Düsseldorf und starteten das Multimedia-Projekt Kraftwerk. Remix-Version von den Telefonanruf von Kraftwerk. In Anschluss geht es weiter mit Kometenmelody 2 bei Darkseo Radio. The music from the dark side. Hausphone, German title Unchanged, is a single remix of the Telefone Call by Kraftwerk, serving as the B-side of the song's single release. It was also included in the 2009 digital remaster of 1986's Electric Café. We'll be right back. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Titel Abzug von Kraftwerk bei Daxio Radio. Jetzt geht's jetzt weiter mit dem Titel Endlos, Endlos auf Daxio Radio. Im Anschluss hört ihr Metall auf Metall und danach kommt Music Nonstop von Kraftwerk auf Daxio Radio mit Kraftwerk Spezial. non-stop. Music non-stop. Non-stop. Music non-stop. Music non-stop. Non-stop. Morgenspaziergang, Boin Boom Chuck und Mitternacht. Ihr seid bei Daxio Radio. The music from the dark side. Alle wegweisenden Kraftwerk-Alben wurden dort von ihnen konzipiert und produziert. Autobahn, 1974, Radioaktivität, 1975, Trans-Europa Express, 1977, Die Mensch-Maschine, 1978, Computerwelt, 1981, Technopop, 1986, Minimum Maximum, 1991, Tour de France, 2003. Yeah, it is. Zukunft mehr. Thank you. Das war der Spaziergang vom Kraftwerk. Ihr hört jetzt Boing Boom Chuck aus dem Album Elektrikcafé aus dem Jahre 1986. Boing, ping, boom, chuck, ping. Boing, ping, boom, chuck, ping. Boing, ping, boom, chuck, ping. Boing, ping, boom, chuck, ping. Boing, ping, boom, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck. Boing, ping, boom, chuck, chuck, chuck, chuck. Unser Webradio sucht neue Moderatoren. Tja, und du kannst es haben. Wie? Ja, bewerb dich doch einfach auf unsere Homepage. Was du dazu können musst, zum Beispiel das Wetteransagen. Sag mal, was ist denn das da für ein Knopf? Ja, oder vielleicht den Verkehr. Hallo, hier spricht Svetlana. Ja, du solltest auch eine rassige Stimme haben. Ach, hast du einen süßen Freund? Kommt der auch mit? Bisschen verrückt sein, ja. Natürlich, na klar. Ich hau mir jetzt erstmal eine Kelle rein. Das hilft dir zwar nicht wirklich weiter, aber es erleichtert deine Arbeit ungemein. Prost, sag ich nur. Moderieren, ja, das können wir allerdings auch nicht. Bezahlung, achso, nee, bei uns bringen alle noch Geld mit, sonst macht's keinen Spaß. Wenn du noch Fragen hast, melde dich unter Kontakt auf unsere Homepage. Bei uns geht's jetzt weiter mit Kraftwerk und Mitternacht. Jetzt geht es weiter mit Kometenmelodie 1 auf Daxio Radio. Ihr hört heute das Kraftwerk-Spezial auf Daxio Radio. Mit mir, Paul Paradox. Thank you. 2014 wurden Ralf Hütter und Florian Schneider mit dem Grammy für ihr Lebenswerk geehrt. 1, 2, 3, 4. Bei uns geht's jetzt weiter mit Kraftwerk und den Schaufensterpuppen. Danach geht es weiter mit Technopop, Taschenrechner und Autobahn. Ihr seid bei Darkseo Radio. The music from the dark side. Wir sind Schaufenster.

Ich begrüße mal die zugeschalteten Gäste und bei uns geht es weiter mit Kraftwerk und Taschenrechner. Na, da hat sich jetzt ein Hund eingeschlichen und zwar geht es weiter mit Autobahn. In der nicht so langen Version, und zwar geht die 928 und ist bei Daxio Radio. Und jetzt war ich ein bisschen durcheinander. Oh, fahren auf der Autobahn. Spezial am 8.5.2020. Es ist 22:06. Und jetzt hört ihr im Anschluss Kraftwerk mit Taschenrechner auf Daxio-Radio mit Kraftwerk Spezial. Computer. Danach hört der Computerliebe Metall auf Metall und Trans-Europa-Express. Ich verabschiede mich jetzt langsam von euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Paul Paradox von Darkseer Radio. Morgen ab 21 Uhr hört ihr wieder Icy Eisbrecher. Am Computer sitz ich hier, programmier die Zukunft mir. Wir sind jetzt beim vorletzten Titel angefangen mit High of Metal und danach geht es weiter mit Trans-Europa Express. Das war Kraftwerk Spezial am 8.5.2020 mit Paradox. Nächste Woche nicht vergessen, 20 Uhr mit mir, Alternative Energy. Und morgen ab 21 Uhr, Icy Icebreaker. So, und ihr hört jetzt nach dem letzten Titel von Kraftwerk Spezial Trans-Europa Express. Bis nächste Woche, euer Paul Paradox von Darkseer Radio. The music from the dark side. Trans Europa Express.